Jetzt mal hier, kein Thema, das Lifestyle of Christ. So, schauen wir hier, was wir für ein Thema haben, Lifestyle of Christ. Христианский стиль жизни. Das ist ein christlicher Lebensstil. И первая тема этой серии у нас была «Иди и смотри». Also das erste Thema von dieser Serie war «Geh, komm und geh». Quatsch, komm und geh. Komm und siehe. Alles gut. Mir ist ein bisschen zu warm. Да, у нас здесь жарко. Мозги немножко киснут. Ja, das Gehirn schmilzt. Ага. Слушай, надо было нам этот поставить, вентилятор. Wir hätten его украл барабанщик. Ja, unser Schlagzeuger hat unser Ventilator geklaut. Okay. Придется нам сегодня так, да? Also, wir müssen heute leider schwitzen. И наш гость Йоханнес, он говорил об этой теме. Und unser Gast Johannes hat über das Thema geredet. И он показал на примере Филиппа и Нафанаила. Und hat auf dem Beispiel von Nathanael und dem Philippus das gezeigt. Как благовествовать без напряжения. Wie kann man die guten Nachrichten an Menschen weiterbringen ohne den Druck. И подбирать ключ к сердцу человека. Und den Schlüssel für das Herz von einem Menschen zu auszuwählen. И стиль жизни христианина. Und der Lebensstil von einem Christen. Это приглашающий стиль. Das ist ein einladender Stil. Иди и смотри. Also komm und siehe. Okay. Okay. Я говорю, смотри на меня. Also ich sage, schau auf mich. Смотри на мою жизнь. Schau auf mein Leben. Иди и смотри. Also komm und siehe. Если тебе понравится так жить. Also wenn es dir gefällt, genauso zu leben, значит, смотри потом на Иисуса. Dann bedeutet das, dann schau dann später auf Jesus. Потому что он мой Господь. Denn er ist mein Herr. Если ты хочешь жить, как я, und wenn du willst, so zu leben, wie ich lebe, нужен Господь. Dann brauchst du den Herrn. Amen. Amen. Смотри, мы так должны делать. Schau hier, wir müssen auch so tun. Не просто говорить, смотри на Иисуса. Also nicht nur einfach so sagen, hey, schau auf Jesus. Они говорят, на Иисуса хорошо, но я тебя вижу. Aber sie sagen, okay, Jesus ist gut, aber ich sehe dich vor mir. И вот если ты вкусно пахнешь, если ты классно выглядишь, если Also wenn du gut riechst und wenn es mit dir angenehm ist, bei dir zu sein. Если ты веселый. Wenn du fröhlich bist. Если приятно находиться рядом. Wenn es Spaß macht, mit dir zusammen zu sein. Тогда есть смысл подумать об Иисусе. Dann macht das auch schon Sinn, über Jesus mal nachzudenken, okay? Мы есть реклама Господа. Also wir sind Werbung für Jesus. Hallo. Für unseren Herrn. Amen. Hallo. Amen. И мы поем, God is good. Und wir singen, Gott ist gut. God is good? Ist Gott gut? Hey, er ist gut. Er ist gut. So, und das, это должно выражаться на твоем лице. Und das muss sich auf deinem Gesicht zeigen. Если христиане несчастны. Also wenn Christen unglücklich sind. Зачем тогда этим людям неверующим нужен Иисус? Wofür brauchen dann diese ungläubigen Menschen Jesus? Это уже страшно, что неверующие грешники, они несчастны. Das ist schon schlimm, wenn Ungläubige unglücklich sind. Да, а если святой несчастный, это вдвойне хуже. Aber wenn ein Heiliger unglücklich ist, dann ist das doppelt so schlimm. Вы здесь? Seid ihr hier? Amen. Amen. Поэтому ты в правильной церкви, кругом одни классные люди. Deswegen bist du in der richtigen Gemeinde, denn um dich herum sind alle glückliche und fröhliche Menschen. Все классно пахнут и выглядят. Alle riechen gut und alle schauen gut aus. И вторая тема была «Выходи из своего куста». Und das zweite Thema war «Komm aus deinem Busch heraus». И мы увидели, что верующий не обязательно ученик Христа. Und wir haben gesehen, dass ein Gläubiger nicht unbedingt ein Schüler von Jesu ist. И кто такой ученик? Und wer ein Schüler ist und wer ist ein Christ ist? Почему некоторые христиане боятся Бога? Und warum manche Christen Angst haben vor Gott? Как перестать бояться Божьего суда? Und wie kann man aufhören Angst zu haben vor Gott sein Gericht? Вот об этом мы говорили. Und davon haben wir gesprochen. Если ты не прослушал, тебе надо это прослушать. Und wenn du das nicht richtig gehört hast oder überhaupt nicht da warst, dann ist es ganz wichtig für dich, das anzuhören. Для этого трудятся наши техники. Dafür machen uns viel Mühe unsere Techniker. Это есть на сайте. Und das ist auf unserer Webseite drauf. Спасибо, кстати, нашим видео и звукооператорам. Danke für unsere Tontechniker, Спасибо. Unsere Lichttechniker und Mischpulttechniker. И это стиль жизни праведника. Und das ist ein Stil von einem Gerechten. Когда ты не боишься. Wenn du keine Angst hast. У тебя нет страха. Du hast keine Angst. У тебя нет чувства вины. Du hast kein Gefühl, kein Schuldgefühl. Keine Schuld. Amen. И у тебя смелая жизнь. Und du hast ein mutiges Leben. В мире с Богом. Im Frieden mit Gott. И вместо того, чтобы прятаться в кусты. Und anstatt, dass du dich in einem Busch versteckst. Когда у тебя какая-то проблема. Wenn du irgendein Problem bekommst. Когда, может быть, что-то случилось, и ты виноват. Und wenn irgendwas passiert ist und du bist schuld dran. Ты бежишь навстречу к Богу. Du rennst Gott entgegen. И говоришь, папочка, прости. Und sagst, mein lieber Papa, vergib mir. Okay. И папочка okay. говорит, окей. Und der Papa sagt, okay. Ты облажался, но все Du hast was Blödes gemacht, aber es ist okay. Amen. У нас в гостях была семья, это из Москвы. Also wir haben zu Gast diese Familie aus Moskau. И у них ребеночек такой маленький. Und sie haben so einen kleinen Sohn. Роберт его зовут. Robert heißt er. И он, наверное, раза 3-4 в день делал в памперсы. Und er hat ungefähr am Tag 3-4 Mal in Pampers gemacht. И памперс, он воняет всегда. Und Pampers stinkt ja immer danach. Знаешь, и когда, weißt du? Когда он штаны наделал. Und weißt du, wenn er ständig, wenn er mal gemacht hat in die Pampers. И он орёт. Dann fängt er an zu schreien. Знаешь, и папа не говорит, эй, пошел вон отсюда. Und Papa sagt nicht zu ihm, hey, hau ab jetzt hier. Он говорит, наоборот, иди быстрее. Er sagt, umgekehrt, komm schnell zu mir. Быстро поменял. Und schnell Pampers wechseln. И жизнь опять веселая. Halleluja. Und das Leben ist wieder gut. Amen. Amen. Так что беги к папе. Deswegen renn zum Papa. Потому что в кусте все будет вонять. Denn im Busch wird alles stinken. Amen. Amen. Okay. Amen. Amen. И третья тема. Und das dritte Thema, это сегодня. Das ist heute. И мы поразмышляем стиль жизни христианина. Und wir werden über den Stil eines Christen nachdenken. Который заключается в трех словах. Der in drei Worten sich einschließt. Скажи три. Sag drei. Громко. Sag laut drei. Три. Drei. Три, три, три. Drei. Drei. И это три слова. Праведность. Das sind drei Worte. Das ist Gerechtigkeit. Мир. Das ist Frieden. И радость. Und Freude. Праведность. Gerechtigkeit, Мир, Frieden и радость. Und Freude. И для этого мы прочитаем und dafür werden wir lesen Римлянам. Aus Römer. Римлянам 14 глава. Römer 14. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Давай мы спустимся вниз. Lass uns nach unten gehen. Jetzt чуть-чуть посвежее. Hier ist ein bisschen dann nicht so warm. Ага. Нормально? Можешь себе повернуть чуть-чуть микрофон. Вонит он. Стиль жизни христианина. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Упса, секунды. Все хорошо. Also Stil eines Christen schließt ein in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. И мне нравится такой стиль. Und mir gefällt so ein Lebensstil. Знаешь, когда у тебя праведное сердце? Weißt du, wenn du ein gerechtes Herz hast? У тебя уверенность есть? Du hast Selbstsicherheit? Смелость есть? Du hast Mut? Потому что сердце чистое. Denn ein reines Herz? И у тебя мир с Богом. Und du hast Frieden mit Gott? Ты живешь мирно. Also du lebst in Frieden. С Богом. In God, mit Gott. И с людьми. Und auch mit Menschen. Okay. Okay. Праведность, мир. Also Gerechtigkeit, Frieden. Рождает радость. Es zeugt hervor die Freude. И такому стилю можно только позавидовать. Und so ein Lebensstil ist eigentlich nur beneidenswert. Amen. Amen. И так мало людей реально имеют все эти три вещи. Und es so viele Menschen haben das wirklich in Wirklichkeit diese Eigenschaften nicht. Такой стиль жизни имеют мало людей. Also so ein Lebensstil haben ganz wenige Menschen. А если есть такой стиль у тебя в жизни? Und wenn du aber so ein Lebensstil hast? Когда у тебя есть и праведность, мир и радость? Wenn du Gerechtigkeit, Frieden und Freude hast? Так легко приобрести друзей. Dann ist es so leicht Freunde zu gewinnen. Уже все хотят иметь чистое сердце. Denn alle wollen ein reines Herz haben. Быть смелыми. Sie wollen mutig sein. Все хотят иметь мир. Alle wollen Frieden haben. Иметь мир друг с другом. Und auch alle wollen Frieden miteinander haben. И с Богом. Und auch mit Gott. И иметь радость, конечно, und да? Natürlich auch Freude zu haben im Leben. Поэтому с таким стилем жизни легко приобрести друзей. Natürlich und deswegen ist es so einfach mit so einem Lebensstil die Menschen die Freunde zu gewinnen. И именно такой стиль определил для нас Бог. Und genau so ein Lebensstil hat Gott für uns bestimmt. Это интересно. Und das ist interessant. Что он называет, что это Царствие Божие. Dass er das als Reich Gottes nennt. Называет, что это Царствие Божие. Also er nennt das als Reich Gottes. Okay, Царствие okay. Божие. Also Reich Gottes. Это не место где-то на небесах. Das ist nicht irgendwo ein Platz im Himmel. Где ангелы только летают. Wo nur Engel rum fliegen. И там поют что-то. Wo sie nur was singen. Царствие Божие здесь. Sondern das Reich Gottes ist hier. И оно заключается в трех словах. Und es schließt sich ein in drei Worten. Которые ты здесь слышишь. Die du jetzt hier hörst. И этот коктейль вот из трех вещей, он очень интересен. Und dieser Cocktail aus diesen drei Sachen ist sehr interessant. Also именно эти три компонента. Denn genau diese drei Komponenten. Делают вот стиль жизни таким привлекательным. Also machen diesen Lebensstil so so attraktiv. Да. So attraktiv und anziehend. Притягательным. Можно иметь праведность, но не иметь мира и радости. Also man kann Gerechtigkeit haben, aber keinen Frieden und keine Freude. И вроде человек святой. Und irgendwie ist der Mensch heilig. Живет так свято. Also er lebt so fromm und so heilig. Но все время какой-то он грустный. Aber er läuft immer so traurig herum. И уже мать Тереза говорила, слушай, грустный святой, плохой святой. Und schon die Mutter Therese hat mal gesagt, ein trauriger Heiliger ist ein schlechter. Schlechter Heiliger. Schlechter Heiliger. Потому что такой святой, он скорее оттолкнет от Иисуса. Denn so ein Heiliger wird höchstwahrscheinlich eher von Jesus die Menschen abwenden. Чем привлечет. Oder Abstoßen. Danke. Если кто-то просто мирный человек, wenn jemand nur ein friedlicher Mensch ist, ой, он такой классный, und er ist so gut, он везде со всеми соглашается, also er stimmt jedem zu, überall, он везде свой человек, er fühlt sich überall gut bei den, bei allen Menschen, он ради мира везде со всем соглашается, und er stimmt allen Menschen zu, да. Um Freude, да, um Frieden willen, все хорошо, und sagt, es ist alles gut, okay, мы, okay. У нас все дружба, also Friede, Freude, Freude. Но ты понимаешь, что у него нет принципов. Aber du verstehst, dass er keine Prinzipien hat. То есть нету праведности. Das heißt, er hat keine Gerechtigkeit. Ага, и с такими людьми все-таки не очень хорошо. Und in Wirklichkeit ist mit solchen Menschen nicht so gut zu verkehren. Потому что, хотя с ним хорошо жить. Obwohl es mit ihm gut ist zu leben. Без конфликтов. Also konfliktlos. Но ты от него не услышишь правды. Aber du wirst von ihm keine Wahrheit hören. Правда? Nicht wahr? И поэтому мирный человек это классно. Deswegen ein friedlicher Mensch ist gut. Но праведный и мирный лучше. Aber gerechter und ein friedlicher Mensch ist besser. И если кто-то очень радостный. Und wenn jemand so fröhlich ist. Он веселый. Also er ist ständig fröhlich. Он остряк, балагур. Also er ist sehr witzig, er ist sehr redegewandt. Душа компании. Und er ist die Seele von den Menschen. Also von der Truppe oder vom Team. Okay. С ним прикольно пообщаться. Also mit ihm macht es Spaß, sich zu unterhalten. Но если это веселье не имеет праведности. Aber wenn diese Freude keine Gerechtigkeit hat. Нет принципа. Es gibt keine Prinzipien. И во время очередного анекдота он тебя вытаскивает кошелек из кармана. Und in der Zeit, wo er die nächste Anekdote erzählt, er dir den Geldbeutel aus der Tasche zieht. Это веселье уже не прикольное, правда? Dann ist diese Freude nicht mehr cool. Amen. Nicht wahr? Amen. И вот есть такое немецкое выражение. Und es gibt so einen deutschen Aussage oder so einen deutschen Spruch. Friede, Freude und Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Это говорят немцы, когда они хотят обозначить рай на земле. Das sagen die Deutschen, wenn sie so diesen Paradies auf der Erde erklären wollen. Да, все классно. Also alles ist super. Friede, Freude, Eierkuchen. Also Friede, Freude, Eierkuchen. Я еще Eierkuchen ни разу, правда, не пробовал. Also ich habe noch nie einen Eierkuchen probiert. Не eigentlich. Знаю, как он вкусный или нет. Ich weiß nicht, ob er schmeckt oder nicht. Doch, schmeckt. Да? Вкусный? Eierkuchen. Но вот в Библии другая Троица. Aber in der Bibel ist eine andere Dreieinigkeit. И вместо вот Eierkuchen там праведность. Und anstatt vom Eierkuchen ist dort die Gerechtigkeit. И Библия говорит, что в этом Царстве Божие. Und die Bibel sagt, dass darin Reich Gottes ist. Давай включим Матфея 18:3. Lass uns Matthäus 18:3 einschalten. Тоже речь идет о Царстве. Die Rede ist hier auch über Reich Gottes. Скажи Царствие. Sag Reich. Царствие. Sag Reich. А Иисус говорит: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие. Und Jesus sagt hier: wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Werdet ihr nicht kommen in das Reich. Wow. Иисус не сказал: будьте как дети, они такие сладкие. Also Jesus hat nicht gesagt: seid wie Kinder, die sind so süß. Мы так легко воспринимаем это приглашение, как. Also wir nehmen das immer dann so leicht auf, so eine Einladung. Однако это не приглашение. Aber eigentlich ist das keine Einladung. Это не приглашение. Das ist keine Einladung. Это условие. Das ist eine Bedingung. Okay. Okay. Это даже как бы не выбор. Das ist sogar keine Wahl. Okay. Иисус говорит: если тогда. Jesus sagt, wenn, dann. Это условие для чего? Und das ist eine Bedingung für was? Чтобы попасть в Царствие Божие. Um in das Reich der Himmel zu gelangen. Okay, Иисус серьезно здесь говорит. Also Jesus spricht hier sehr ernsthaft. Кто-то хочет из вас Царствие Божие? Jemand möchte von euch in das Reich der Himmel gehen? Этот вопрос лишний. Das war eine überflüssige Frage. Тогда запиши и повесь на холодильник себе. Dann sollst du es dir aufschreiben und auf deinen Kühlschrank hängen. Или где ты там ходишь чаще всего. Oder da, wo du am meisten rumläufst bei dir in der Wohnung. Заучи наизусть это. Und lerne es auswendig. Если не будешь как дитя. Wenn du nicht wie ein Kind sein wirst. Не попадешь туда. Dann wirst du nicht dorthin gelangen. Это условие. Das ist eine Bedingung. Я верю, что он очень, Иисус очень хочет, чтобы мы попали в Царствие Божие. Und ich glaube, dass Jesus sein Wunsch ist, dass wir in das Reich der Himmel kommen. Glaubst du daran? Oder glaubst du daran, dass Gott immer so steht, also vor der Tür, und sagt, ich lass dich jetzt nicht rein. Ich lass dich nicht rein, du blödes Viech. Du hast dort nichts zu suchen. Glaubst du das? Nein. Er sagt, da ist die Tür. Komm rein. Но эта дверь называется «Будь как дитя». Aber diese Tür heißt «Sei wie ein Kind». Заходи. Komm rein. Но будь как дитя. Aber sei wie ein Kind. Заходи. Komm rein. Но будь как дитя. Aber sei wie ein Kind. И это серьезное условие. Und das ist eine ernsthafte Bedingung. И он увидел испорченность в людях. Und hat die Verdorbenheit in den Menschen gesehen. В своих учениках. Also in seinen Jüngern, in seinen Schülern. Которые спорили, кто первый. Die gestritten haben, wer der Größte oder wer der Erste sein soll. Ага, а вроде хорошее желание быть первым в Царстве Божьем. Es schaut so aus, als ob dieser Wunsch so gut ist, der Größte im Himmel zu sein. Это хорошее желание. Also es ist eigentlich ein guter Wunsch. И мы говорили об этом. Wir haben darüber geredet. Но у них был дух нечистый. Aber sie hatten einen unreinen Geist. Отравленные отношения. Also es war in verdorbene Beziehung miteinander oder vergiftete diese Geist der Konkurrenz oder Verdächtigungen und solche schlimmen Gedanken dann kommen. Also es gab Neid. Und wo der Neid ist, dort ist alles schlecht, dort ist nichts in Ordnung. Deswegen wurde Jesus hier sehr streng. Er sagt, wenn ihr nicht wie Kinder werdet, dann kommt ihr nicht rein. Aber er weiß, wie man da reinkommt. Aber er weiß, wie man da reinkommt. Amen. И Адам и Ева, они такие были вот. Адам и Ева waren so. Как дети. Wie Kinder. Наивные. So naiv. Бегали голышом. Also sie waren nackt und spazierten. Радовались жизни. Und haben sich dem Leben erfreut. Они не стыдились. Sie haben sich nicht geschämt. Греха не знали. Sie kannten keine Sünde. И змей приполз. Und dann schleichte zu ihnen die Schlange. И написано, что он повредил их простоту. Und es steht geschrieben, dass er ihre Einfachheit, ihre Einfältigkeit verdorben hat. Это детское доверие. Also dieses kindliches Vertrauen zu Gott. Вдруг повредилось. Plötzlich ist das kaputt gegangen. И мы знаем, что они тут же в кусты. Und wir wissen, dass sie gleich in den Busch gegangen sind. И тут же проявились обвинения. Und gleichzeitig kamen die Beschuldigungen. Обвинения друг другу. Also Beschuldigungen zueinander. И там, где человек прячется в кусты. Und da, wo der Mensch sich hinter dem Busch versteckt. И этот куст может называться работой. Also dieser Busch kann auch Arbeit sein. Можно называться каким-то другим оправданием. Oder es kann eine andere Rechtfertigung sein. Депрессия, например, Depression zum Beispiel, sagen die Menschen. Oh, я ушел в депрессию, поэтому я не могу прийти. Oh, ich bin jetzt depressiv, deswegen kann ich jetzt nicht kommen. Это там просто змей побывал. Das bedeutet, dass dort die Schlange da war. Там змей побывал, что-то нашептал. Dort war die Schlange und hat dort was geflüstert. Amen. Там, где обвинения появляются. Also dort, wo zu Beschuldigungen kommt. Там змей побывал. Das heißt, dass dort die Schlange da war. И эти люди уже не дети. Und diese Menschen, die sind keine Kinder mehr. Там ты чувствуешь, там уже такая стена. Also du fühlst, dass dort schon so eine richtige Mauer da ist. И тебе надо пытаться пробить ее. Und du musst versuchen, dort durchzubrechen. Да, и достичь сердца уже. Und schon dann das Herz überhaupt zu erreichen. Ага, и Адам и Ева, они потеряли простоту. Und Adam und Eva haben diese Einfältigkeit verloren. И они уже говорят, Бог. Und sie sagen schon, Gott. Эй, это ты его дал. Hey, du hast das gemacht. Эй, вот ты дал мне эту жену. Du hast mir diese Frau gegeben. Жена говорит, да нет, это змеи. Und die Frau sagt, nein, das ist die Schlange gewesen. Und ihr könnt euch erinnern an dieses Bild, mit was das beendet ist, dass Herr sie einfach rausgeschickt hat aus dem Paradies. Er sagt, hey, solche haben nichts zu tun in meinem Reich. Okay. Dann kommt Jesus. Dann sagt er, willst du in das Reich der Himmel reinkommen? Hörst du? Also zuerst hat er die beiden rausgejagt, hat dort einen Erzengel hingestellt, oder Herubim, Und dann kommt Jesus und sagt, hey, ich möchte, dass ihr reinkommt. Kommt rein in meine Gegenwart. Но aber вам нужно опять стать, как те Адам и Ева вначале. Ihr müsst aber wieder so werden wie Adam und Eva damals, am Anfang, wie Kinder. Как дети. Wie Kinder. Как дети. Seid wie Kinder. И вот он описывает здесь это, Павел, апостол Павел говорит, Царствие Божие – это праведность, мир и радость. Und deswegen beschreibt hier Paulus das Reich Gottes, das ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Если у тебя есть радость, also wenn du Freude hast, значит, ты в Царстве Божьем. Dann bist du im Reich Gottes. Если у тебя есть радость от того, что ты пришел в Дом Божий, wenn du Freude empfindest aus dem Grund, dass du ins Haus Gottes gekommen bist, ты пришел, даже если что-то болит, du bist gekommen, auch wenn du irgendwo Schmerzen hast, ты здесь, и ты радуешься, du bist hier und du freust dich, тогда у тебя есть Царствие Божие внутри. Dann hast du Reich Gottes in dir innen. В тебе. In dir. Amen. Amen. Знаешь, если нет радости, weißt du, wenn du keine Freude empfindest, от того, что ты идешь на ячейку, davon, dass du die zum Hauskreis gehst, или идешь куда-то в присутствие oder Божие, gehst irgendwo in die Gegenwart Gottes, значит, там нет царствия. Dann ist dort kein Reich in dir. Не на ячейке, в смысле, also а в nicht тебе. Im Hauskreis, sondern in dir. В тебе. Amen. Amen. И надо искать опять эту простоту. Und man muss wieder nach dieser Einfachheit suchen. Потому что какие-то тараканы пришли. Dann irgendwelche Kakerlaken kamen wieder bei dir rein. И испортили твои отношения с людьми. Und haben deine Beziehung zu den Menschen verdorben. Amen. Amen. Надо выкидывать их. Du sollst sie rausschmeißen. Amen. Amen. Я сегодня утром кузнечика выкинул. Ich habe heute, wie heißt der Кузнечик? Ich habe heute so einen Graushüpfer rausgeschmissen. Он портил атмосферу для моей жены. Denn er hat die Atmosphäre für meine Frau kaputt gemacht, also nicht so angenehm. Sie hat gesagt, tu ihn weg, tu ihn weg. Выкинул. Dann habe ich ihn rausgeschmissen. И жизнь опять в шоколаде. Und schon ist das Leben wieder gut. Пару тараканов надо выкинуть иногда. Deswegen sollte man ein paar Kakerlaken manchmal rausschmeißen aus dem Kopf. И улыбнуться своему соседу. Und deinem Nachbarn anzulächeln. На ячейке. Auf dem Hauskreis. И сказать, вау, я рад, что ты вот такой здесь. Und dann sagen, hey, ich bin froh, dass du da bist und dass du so bist, wie du bist. Amen. Amen. Есть вот приятное ощущение, есть, когда ты идешь в церковь. Und wenn du so ein angenehmes Gefühl hast, wenn du in die Gemeinde gehst, значит, Царствие Божие есть. Dann ist das Reich Gottes in dir. Amen. Amen. И когда у тебя есть мир с Богом, und wenn du Frieden mit Gott hast, я не прячусь в кусты. Also ich verstecke mich nicht in einen Busch. Я иду к папе. Ich gehe zu meinem Papa. Hey, у меня мир с ним. Ich habe Frieden mit ihm. И когда люди говорят, да нет, я занят. Wenn die Menschen dann sagen, hey, du, ich bin beschäftigt. Oh, у меня стресс. Ich habe so viel Stress. Ah, дома такие там проблемы. Zu Hause habe ich so viele Probleme. Я не могу прийти в церковь. Ich kann nicht kommen in die Gemeinde. Реальная проблема в том, что змей что-то прошептал. Aber das wirkliche Problem ist eigentlich, dass die Schlange was ihm eingeflüstert hat. Amen. Amen. Итак, если нет радости и мира, also wenn du keine Freude und keinen Frieden hast, там нет праведности. Dann gibt es dort keine Gerechtigkeit. Нету праведности. Что же делать? А, und keine Gerechtigkeit, dann was soll man tun? Стань как дитя. Dann sollst du wie ein Kind wieder werden. Halleluja. Halleluja. Так просто. So einfach ist es. Прийти опять папе. Wieder zum Papa zu kommen. Сказать, прости, Господь. Und zu sagen, Herr, vergebe mir. И отец тебя прощает. Und der Vater vergibt dir. И ты заходишь опять в праведность. Und du gehst wieder in die Gerechtigkeit rein. Я захожу в праведность. Also ich gehe in die Gerechtigkeit rein. Я зашел в праведность. Ich bin in die Gerechtigkeit reingegangen. Amen. Я уже в Царстве. Also ich bin schon im Reich Gottes. Я зашел в радость. Also ich kam rein in diese Freude. Я в Царстве. Ich bin im Reich Gottes. Я зашел в мир. Ich bin in den Frieden rein. Я зашел в Царствие Божие. Dann bin ich in Reich Gottes rein. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Аллилуйя. Аллилуйя. И давай разберемся, что такое праведность. Und lass uns mal nachdenken, was bedeutet Gerechtigkeit? Кто такой праведник? Also, wer ist ein Gerechter? Святой такой. Also, so ein Heiliger. С бородой до пояса. Mit so einem Bart bis zum Nabel. И он пукает одеколоном. Und er pupst mit dem Parfüm. Святой. Der ist so heilig. Нет, праведность. Nein, die Gerechtigkeit. Она даже может пахнуть не очень хорошо. Also es kann sein, dass sie nicht so gut riechen wird. Особенно если ты колбасу поел. Also besonders wenn du Wurst gegessen hast davor. Но праведник это статус. Aber Gerechtigkeit, ein Gerechter ist ein Status. Это юридический статус. Das ist ein rechtlicher Status. Amen. Amen. Это статус, освобождающий от вины. Das ist ein Status, was dich von deiner Schuld befreit. Это статус, оправдывающий грешника. Das ist ein Status, was einen Sünder gerechtfertigt. Это сделает кровь Иисуса с тобой. Und das macht mit dir Blut Jesu. Ты прощен. Du bist entschuldigt, vergeben. И оправдан. Und du bist gerechtfertigt. Если ты принимаешь это на себя. Wenn du das für dich annimmst. Иисус умер за мои грехи. Dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. И ты праведен. Und dann bist du gerecht. Если ты принял Иисуса, wenn du Jesus angenommen hast, если ты живешь с ним, wenn du mit ihm lebst, и ты приходишь к крови Иисуса каждый раз, когда тебе это надо, und du kommst jedes Mal auf Blut Jesu, wenn du das brauchst, тогда ты праведен. Dann bist du gerecht. Скажи, праведен. Sag, gerecht. Эй, я не услышал вас. Эй, давай, да, помогай мне, окей? Okay? Also, hilf mir ein bisschen mit. Скажи еще раз, праведен. Sag nochmal, gerecht. Первое, ты праведен, если ты приходишь к Иисусу. Also, das erste, du bist gerecht, wenn du zu Jesus kommst. Но ты скажешь, а я еще имею мысли грешные. Aber dann kannst du sagen, du, ich habe noch sündige Gedanken. Но ты же живешь с ним. Aber du lebst doch mit ihm. Ты же приходишь к нему, когда у тебя плохие мысли. Du kommst doch zu ihm, wenn du schlechte Gedanken bekommst. И прогоняешь их потом. Und du schickst sie fort. Amen. Amen. Тогда ты праведен. Dann bist du gerecht. И не дай дьяволу за, тебя околдовать и сказать, эй, ты грешник осужден. Und lass den Teufel dich nicht belügen und zu dir Amen. Zu sagen, dass du ein verlorener Sünder bist. Oh, но у меня еще появляются нехорошие чувства. Hey, aber ich habe manchmal schlechte Gefühle in mir. Да. Ja. И у меня тоже. Auch ich bekomme sie manchmal. Но мы исповедуем их перед Господом. Aber wir bekennen sie vor dem Herrn. И ты освобождаешься от них. Und du befreist dich von denen. Значит, ты праведен. Dann bist du gerecht. И праведность, она похожа на святость. Und die Gerechtigkeit ist der Heiligkeit ähnlich. Okay. Okay. Переводчики. Праведность. Also Gerechtigkeit. Это не святость. Das ist keine Heiligkeit. Они похожи. Sie sind ähnlich. Но это не одно и то же. Aber das ist nicht dasselbe. Праведность – это статус. Also Gerechtigkeit oder gerecht ist ein gerechter ist ein Status. Status de jura. Das ist der juristische Status. Status de jura. А святость – это статус де факто. Okay? Und die Heiligkeit ist Status de facto. Да, это два латинских слова каждый знает. Das sind zwei lateinische Worte, das jeder von euch kennt. Праведность – статус jura. Also Gerechtigkeit ist der Status juristische Status. Святость – статус де факто. Und Heiligkeit ist Status de facto. То есть по факту ты еще не святой человек. Also Fakten nach bist du noch kein heiliger Mensch. Но ты по статусу юридическому праведен. Aber nach dem juristischen Status bist du gerecht. Что это означает? Was bedeutet das? Вижу немножко раздумывающие лица. Also ich sehe jetzt die Gesichter, die so ganz sich anstrengen und nachdenken. Все просто. Also alles ist eigentlich einfach. Если ты праведен, wenn du gerecht bist, дьявол не может тебя осудить. Dann kann der Teufel dich nicht richten. Нет обвинителя. Es gibt keinen Beschuldiger. Может, он и стоит рядом. Vielleicht steht er auch nebendran. Но есть адвокат у тебя. Aber es gibt einen Rechtsanwalt bei dir. И судья говорит, он невиновен. Und der Richter sagt, er ist unschuldig. Потому что заплачено за него. Denn er ist für ihn schon bereits bezahlt. Okay, он невиновен okay. больше. Also er ist nicht mehr schuldig. Пример, когда блудница стояла Ein перед Beispiel. Иисусом. Als die Hure, also, oder? Женщину, которую взяли за прелюбодеяние. Als die unzüchtige Frau vor Jesus stand, die erwischt wurde beim Ehebruch. Да, и люди уже хотели бросать на нее камни. Und die Menschen wollten sie schon steinigen. Иисус спросил ее. Und Jesus fragte sie. Где твои обвинители? Wo sind deine Beschuldiger? Никто не осудил тебя. Niemand hat dich verurteilt. И она говорит. Никто, Господи. Und sie antwortete, niemand, Herr. И когда нет обвинителей, Und wenn keine Beschuldiger da когда sind, обвинение снято, dann ist die Beschuldigung von dir abgenommen. Судья прощает вину. Und der Richter spricht dich frei. Наступает статус Gerechtigkeit. Und dann kommt der Status der Gerechtigkeit. Наступает статус оправдан. Dann kommt der Status der Gerechtfertigung. Но эта женщина в тот момент не была святой. Aber diese Frau, die war zu diesem Moment nicht heilig. Она не жила свято. Sie hat nicht heilig gelebt. Она не стала святой. Sie wurde nicht heilig. Но она была и стала праведной. Aber sie wurde zu einer Gerechten. Это был подарок. Das war ein Geschenk. Слышишь меня? Hörst du mich? Подарок. Das war ein Geschenk. Святость – это не подарок. Und die Heiligkeit ist kein Geschenk. Праведность – это подарок. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Праведность. Скажи еще раз. Sag mit mir nochmal. Gerechtigkeit. Праведность. Gerechtigkeit. Это подарок. Das ist ein Geschenk. Святость. Und die Heiligkeit. Это не подарок. Das ist kein Geschenk. Okay, давай okay? посмотрим это в Библии. Lass uns das in der Bibel ansehen. Давай посмотрим Римлянам. Römer. Сейчас я найду. Давай, да. Ага. Römer 5? Да. Also Römer 5, 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wow! Geschenk der Gerechtigkeit. Hörst du das? Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Нигде в Библии ты не прочитаешь дар святости. Also nirgendwo wirst du in der Bibel lesen über das Geschenk der Heiligkeit. Нету. Es gibt sowas nicht. Святость – это стиль жизни. Also Heiligkeit ist der Lebensstil. Это de facto. Das ist de facto. А вот праведность – это de jure. Aber Gerechtigkeit ist de jure. Это ты виноватый. Das bedeutet, du bist schuldig. А судья говорит нет. Aber der Richter sagt nein. Потому что была заплачена. Denn es wurde für dich bezahlt. Он свободен. Er ist frei. Это de jure, это праведность. De jure heißt Gerechtigkeit. Давай воздадим Богу славу большую за это. Lass uns Gott eine große Ehre geben. Halleluja. Halleluja. И некоторые, когда они путают праведность и святость, у них Also manche, die Gerechtigkeit und Heiligkeit manchmal verwechseln. У них проблема с теологией. Sie haben ein bisschen Probleme mit Theologie. И Иисус здесь не забыл добавить этой женщине. Und Jesus hat nicht vergessen, noch was dazu zu sagen zu dieser Frau. А он говорит: "Иди и впредь не греши." Er sagt dazu: "Geh und sündige fort von nun an nicht mehr." Это то, что забывают добавлять проповедники этой дешевой благодати. Das ist das, was einige Prediger bei dieser billigen Gnade vergessen dazuzufügen und den Menschen zu sagen. Тебя Бог оправдал. Sie sagen, Gott hat dich gerechtfertigt. Все классно. Und alles ist klasse. Больше тебе не надо ничего извиняться перед Богом. Also du musst dich nicht mehr entschuldigen vor Gott. Das ist alles cool und gut. Ты остаешься правильным, не надо also, вообще ничего менять. Du bleibst immer gerechtfertigt und gerecht. Du brauchst nichts mehr zu tun. Aha, праведность это одно. Aber die Gerechtigkeit ist das eine. Но святость другое. Aber das Die Heiligkeit ist was anderes. Und ohne Heiligkeit wird niemand Gott sehen können. Halleluja. Okay. Deswegen sagte Jesus, geh und sündige von nun an nicht mehr. Also bedeutet, Gerechtigkeit muss dich zu Heiligkeit führen. Und die Freiheit in Christus bedeutet nicht Freiheit zu sündigen. Das heißt, Freiheit, heilig zu leben. Я могу жить свято. Also ich kann heilig leben. Я запросто могу жить свято. Und ich kann ohne Anstrengung heilig leben. Я свободен. Ich bin frei. Жить свято. Heilig zu leben. Halleluja. Halleluja. Без Иисуса никто не может жить свято. Also ohne Jesus kann niemand heilig leben. Okay. И что нам вот здесь важно в праведности, нам не нужно зарабатывать ее. Also was wichtig bei der Gerechtigkeit ist, wir müssen sie uns nicht verdienen. Праведность дается как подарок. Also Gerechtigkeit wird uns als ein Geschenk übergeben. И здесь написано, что они будут царствовать в жизни. Und hier steht geschrieben, dass sie im Leben herrschen werden. Те, которые приняли дар. Also die dieses Geschenk angenommen они будут haben. Царствовать. Sie werden herrschen. Царствовать. Sie werden herrschen. Здесь, в жизни. Also hier, jetzt im Leben. Okay, это okay. Царствие. Das ist die Herrschaft. Мне нужно принять дар благодати и праведности. Also ich muss das Geschenk der Gnade und der Gerechtigkeit empfangen und annehmen, um zu herrschen. Also ich gehe mutig, wie ein König, durch dieses Leben. Ich habe keine Angst, weder vor Menschen, noch vor dem Herrn. Denn er ist mein Papa. Ich habe mit ihm meinen Frieden. Ich habe keine Angst vor Tod. Denn wenn ich sterbe, komme ich dann zu ihm. Ich habe kein Problem mit dem Tod. Überhaupt habe ich keine Furcht. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter, toller Zustand. Amen. Amen. Stil жизни царствования. Also so ein Lebensstil, wo du herrschst. И тебе уже не нужно прятаться от Бога. Und du musst dich nicht mehr vor Gott verstecken. Как это делают вокруг тебя все люди. Wie das einige Menschen um dich herum tun. Потому что ты знаешь, он на моей стороне. Denn du weißt, er ist auf meiner Seite. И тебе не нужно всеми силами напрягаться. Du musst dich nicht mit allen Kräften anstrengen. Чтобы побеждать грех свой. Um seine Sünde zu besiegen. Нет. Nein. Ты побеждаешь его, когда ты познаешь истину. Also du besiegst die Sünde, wenn du die Wahrheit erkennst. Okay, все ясно, Господи. Okay, alles klar, Herr. Это все ерунда, оно мне не интересует больше. Das ist alles Unsinn. Das interessiert mich absolut nicht mehr. Мне не нужно усилия прилагать, чтобы освобождаться. Ich brauche nicht mehr so eine große Anstrengung zu unternehmen, um mich zu befreien von der Sünde. Я понял. Weil ich es verstanden habe. Истину. Ich habe die Wahrheit erkannt. Мы слышали это в прошлой проповеди. Люди прячутся от страха тремя методами. Und wir haben letzte Predigt gehört, wie die Menschen vor Angst nach drei Methoden sich verstecken. Первый метод. Also die erste Methode. Они бьют. Sie schlagen. Когда есть шанс. Also wenn es eine Chance da победить. Ist. Zu siegen. И второй, когда нет шанса победить. Und die zweite, wenn sie keine Chance haben zu siegen. Они убегают. Dann hauen sie ab. Третий метод. Die dritte Methode. Когда у другого противника и ноги сильнее еще. Wenn bei deinem Verteidiger noch die Beine ein bisschen stärker sind. Ты понимаешь, что убегать тоже бесполезно. Du verstehst, dass du dort nicht siegen kannst. Ja, прикидываешься кустиком. Dann tust du so, als ob du ein Busch bist. Все классно. Und alles ist gut. Aha. Alles ist schön. У нас соседи иногда громко ссорятся. Also bei uns streiten sich manchmal unsere Nachbarn sehr laut. И когда жена орет на мужа. Und wenn die Frau ihren Mann anschreit. Муж вот ее такой. Und der Mann als Antwort. Он сразу в кусты. Also er haut schnell in den Busch hinein. А когда она орет на сына своего. Aber wenn sie ihren Sohn anschreit. То сын орет еще громче в ответ. Der Sohn schreit aber umgekehrt noch lauter. Und dann haut sie in den Busch. Вот, выиграть, Und wenn man dann eine Chance hat zu siegen, dann verteidigt man sich. Chance, Und wenn man keine Chance hat, dann geht sie weise in den Busch rein. Ага, не рассказывай, что ты это не понимаешь. Also erzähl mir nicht, dass du das nicht verstehst. Эти методы, они не решают проблему страха. Also diese Methoden, sie lösen nicht das Problem mit der Angst. Это не победа. Das ist kein Sieg. Amen. Amen. Нас учат так побеждать свой страх. Also man lernt uns so, seine Angst zu besiegen. Вот тебе страшно прыгать с парашюта. Also wenn du Angst hast, dann solltest du Fallschirm springen. Нет, тебе страшно прыгать с парашютом, но ты не бойся. Also wenn du Angst hast, vom Fallschirm zu springen, oder vom Flugzeug zu springen, Fallschirm, dann solltest du es umgekehrt tun. Тебе надо. Also du musst es unbedingt machen. Прыгни на зло врага. Also du sollst das umgekehrt machen. Будет полный памперс, но ты все равно прыгни. Du wirst einen vollen Pampers haben, aber du wirst trotzdem springen. Ты победишь. Und du wirst siegen. И это метод, как бы, победить страх. Und das ist so eine Methode, die Angst zu besiegen. Но это не победа страха. Aber das ist kein Sieg über die Angst. Когда ты преодолеваешь страх. Also wenn du die Angst überwindest. Это еще не победа. Das ist noch kein Sieg. Amen. Amen. Боксеры, они боятся иногда друг друга. Also die Boxer, die haben manchmal Angst voneinander. Okay, и вот эта психологическая атака первая. Und das erste, was sie anwenden, ist diese psychologische Attacke. Я боюсь. Ich habe Angst. Но я буду бить. Aber ich werde trotzdem ihn zusammenhauen. В лицо. Ich werde ihm ins Gesicht schlagen. Also ich besiege so meine Angst. Aber es ist nicht ein echter Sieg. Das ist eine Methode, wie man Angst überwindet. Und wie kann man dann die Angst besiegen? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht aus. Любовь. Die Liebe изгоняет страх. Jagt oder vertreibt die Furcht aus страх. Und besiegt die Angst. Просто его нету уже, все. Der ist dann nicht mehr da. Его просто нету. Der ist dann einfach nicht mehr da. Знаешь, как проверить, есть у тебя любовь совершенная или нет? Und weißt du, wie man prüft, ob du eine vollkommene Liebe in dir hast oder nicht? Любишь ли ты Господа? Liebst du den Herrn oder nicht? Как проверить? Wie kann man das prüfen? А если страх перед Богом? Oder gibt das Ehrfurcht vor Gott? Angst. Also, hast du Angst vor Gott? Ты боишься Бога? Hast du Angst vor Gott? Angst. Страхи есть мучения. Denn die Ängste rufen die Qualen hervor. Так написано. Страхи есть мучения. So steht es geschrieben. Angst ist Quälen. Боишься ли ты его? Angst, hast du Angst vor ihm? Или ты его любишь? Oder liebst du ihn umgekehrt? И ты идешь к нему, как ребенок, к папе. Und du gehst zu ihm wie ein Kind zum Papa. Смелый. Мутик. Папа! Und sagst, Papa, чем дело? Was ist los? Как так вот можно? Wie ist das passiert? Okay. Запросто. Ganz einfach. Боящийся, не совершен в любви. Und der Angst hat, der ist unvollkommen in der Liebe. Amen. Amen. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Und er erkennt die Wahrheit und sie wird euch frei machen. Ты можешь преодолевать определенные искушения. Du kannst bestimmte Versuchungen überwinden. Один раз. Einmal, второй раз, zweites Mal, а в третий раз опять попасться. Und am dritten Mal trotzdem hängen bleiben. Это означает не иметь победы. Das bedeutet, keinen Sieg zu erlangen. Нет окончательной победы. Es gibt keinen endgültigen Sieg. Например, ты знаешь, что на некоторые сайты заходить не стоит. Du weißt zum Beispiel, dass du bestimmte Seiten im Internet nicht besuchen sollst. Там люди не одеты. Dort sind Menschen, die nicht angezogen sind. Но так интересно. Aber es ist so, du bist so neugierig. И вот тебе говорят метод, как победить. Und man sagt dann zu dir diese Methode, um das zu besiegen. А ты представь себе позор. Aber stell dir vor diese Schande. Когда тебя застукают. Wenn man dich erwischt. И тебя поймают, и ты вот. Und man erwischt dich in flagranti und du. И ты так понял это и преодолел. Und dann verstehst du das und hast das dann diese Versuchung überwunden. И ты представил себе и преодолел. Und du hast es dir vorgestellt und hast es überwunden. И второй раз ты опять представил себе и опять преодолел. Und das zweite Mal hast du das dir vorgestellt und hast schon wieder überwunden. И третий раз ты опять собрал все свои представления и опять преодолел. Und beim dritten Mal hast du auch dich so angestrengt und hast das dir alles zusammengesammelt und hast das nochmal überwunden. А третий раз ты слабо представлял себе. Und beim vierten Mal hast du warst du ein bisschen zu schwach плохо представил, und hast dir das schlecht vorgestellt und hast das nicht überwunden. Weil du nicht gesiegt hast. Du hast nur versucht, das zu überwinden. Und wir werden nicht frei, wenn wir nur einfach überwinden, sondern wenn wir die Wahrheit erkennen. Wahrheit, истина. Die Wahrheit. Sie sagt, hey, das ist Sklaverei. Das ist falsch. Pornografie ist falsch. Das ist Selbstbetrug. Das ist nur eine Illusion. Und das ist ein perverser Business. Wenn man jemanden einfach versklavt, das ist Gewalt. Das ist der Betrug oder man raubt jemanden seine Seele. Und das ist eine Zerstörung. Selbstzerstörung in deinem Leben. Und das ist alles. Ты выходишь из рабства. Und da, aber dann kommst du aus dieser Sklaverei raus. Не методом вины. Nicht nur durch die Methode, dass du Schuldgefühle hast. Этот метод не работает. Denn diese Methode funktioniert nicht. Не методом самоосуждения. Und nicht durch die Methode, wo du dich selbst beschuldigst. Ich bin so schlecht, ich bin so ein Depp. А через познание. Sondern durch Erkenntnis. Я познаю. Ich erkenne, что я любимый, dass ich geliebt bin, что я праведный, dass ich gerecht bin. Я знаю Господа. Ich kenne den Herrn. Я свободен. Und ich bin frei. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Стиль жизни праведника. Also ein Lebensstil von einem Gerechten. Свободный. Ist frei. Праведный. Gerechter. Свободный в голове. Der ist frei in seinem Kopf. В сердце. Im Herzen, поведение. In seinem Verhalten, праведный человек. Ein gerechter Mensch. Все люди спотыкаются на этом тексте из Библии. Also viele Menschen oder alle Menschen stolpern an dieser Bibelstelle. О, такое неудобное место. Das ist so eine unbequeme Bibelstelle. Когда Иисус сказал. Als Jesus sagte. Когда тебя ударят по правой щеке. Wenn man dich auf die rechte schlägt, dann gib ihm noch die linke dazu. Und die Menschen, die Gott absolut nicht kennen, die fragen sich dann, wie soll das gehen? Also, dann ist es alles klar mit diesem Christentum. Das ist nur einfach nur für Loser. Jesus will, dass ich zusammengeschlagen werde. Und das ist nicht für mich. Nein. Das ist für die Söhne. Das ist für die Kinder Gottes gedacht. Das ist für diejenigen, die Wahrheit erkannt haben. Und diese Welt wird niemals verstehen, was das bedeutet. Wo du deine Wange hinhalten sollst. Niemals. Ich werde umgekehrt noch eine zurückgeben. Das ist Dschungel von, also Weltdschungel. Das ist das Gesetz von Dschungel. Сожрать или быть сожран. Also entweder gefressen werden oder selbst fressen. Amen. И так живут в мире сегодня люди. Genauso handeln die Menschen heute in der Welt. В мире бизнеса. In der Businesswelt. Или вообще в отношениях. Oder überhaupt in den Beziehungen. Но Иисус сказал, когда тебя ударят. Aber Jesus sagte, wenn man dich schlägt auf die rechte. Ты свободен. Bist du frei, um deine andere Wange hinzuhalten? Du bist frei. Du du bist frei, das zu besiegen. Добро. Mit deinem Güte, mit deinem mit dem Guten, mit dem Guten. Побеждаешь зло. Du tust du das mit dem Bösen besiegen. Когда ты даешь сдачу, ты просто преодолеваешь его. Also wenn du es nur überwinden willst, ты зло просто преодолеваешь. Also dann überwindest du nur bloß das Böse. Okay. То есть ты другого замочил. Also wenn du jemanden wieder zurückgibst, ты вроде справедливо сделал. Also du hast gerecht gehandelt. Но ты не победил зло. Aber du hast das Böse nicht besiegt. Потому что там будет жить дальше зло. Denn dort wird weiterhin das Böse leben. Он будет все равно помнить твою сдачу. Er wird trotzdem sich an deine Ohrfeige erinnern. И зло будет жить в нем. Und das Böse wird in ihm wohnen. Но weiterhin. Когда ты подставляешь щеку, aber wenn du ihm eine andere Wange hinhältst, у другого полный шок. Bei dem anderen kommt полный zu einem kompletten Schock. И зло умирает. Und das Böse stirbt. В корне. In der Wurzel schon. Okay, он понимает, это нереально. Er begreift, das ist nicht real. Это нереально. Das ist nicht wirklich, was er gerade macht. Это сверхъестественно. Das ist übernatürlich. Это победа. Das ist ein Sieg. Над злом. Über das Böse. Amen. Amen. Побеждай зло добро. Besiege das Böse mit dem Guten. Потому что это реальная победа. Denn das ist ein realer Sieg. А мы часто даем сдачу. Aber oftmals geben wir zurück. Ну, не, конечно, не физически. Also nicht immer physisch. На слова. Aber mit unseren Worten. И остается зло. Und dann bleibt das Böse.